Zum 52. Jahrestag des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas fand am 19. Juni im Pyongyanger Zirkustheater das akrobatische Varieté des staatlichen Zirkusensembles statt. Die Mitglieder des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-nam und Choi Ryong-hee und weitere verantwortliche Funktionäre der Partei, der Armee und des Staates, die leitenden Mitarbeiter der Partei, Armee, Ministerien und zentralen Institutionen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern sowie die Mitarbeiter, verdienstvollen Personen und Werktätigen der Organe, Betriebe und Fabriken aller Ebenen in Pyongyang wohnten der Zirkusvorstellung bei.